downtown. What are we talking about? Practice? We're talking about practice, man. You mean play basketball? We're talking about practice, man. Hallo und herzlich willkommen zu From Downtown, eurem NBA- und Basketball-Podcast. Wir sind zurück aus der Sommerpause. Einige Wochen hat es gedauert, aber jetzt voller Tatendrang auf die neue Saison und vor allem voller Vorfreude wollen wir euch heute wenigstens schon mal einen kleinen Teaser geben, beziehungsweise einfach mal wieder Hallo sagen. Wir haben uns jetzt Ewigkeiten nicht gehört. Wie ihr wahrscheinlich wisst aus den letzten Podcasts, beziehungsweise von Facebook oder Instagram, sitzen wir nicht mehr beide in Düsseldorf, wie es in der letzten Saison noch war, sondern ein Teil, quasi 50% von From Downtown sind nach Shanghai gezogen. Darüber wird euch Phil gleich ein bisschen mehr erzählen, wie so seine ersten Eindrücke da sind, wie er sich da eingelebt hat. Und das hat natürlich dazu geführt, dass wir uns so ein bisschen neu aufstellen mussten. Heißt, in puncto Technik erstmal gucken mussten, wie machen wir das überhaupt. Wir haben jetzt x Sachen ausprobiert, von Google Hangout über Skype, haben uns dann schlussendlich für Skype entschieden. Damit ihr aber nicht auf die gewohnte gute Audioqualität verzichten müsst, sind wir gerade noch so ein bisschen dabei, jetzt an den letzten technischen Feinheiten zu feilen, sind aber ganz zuversichtlich, dass dann die erste richtige Folge dann mit Saison-Preview und so weiter und so fort in den nächsten Tagen kommen wird. Ja, dazu kommt natürlich noch das Thema Zeitverschiebung, was es dann wahrscheinlich auch an der einen oder anderen Stelle dann, ich glaube, Phil ist 7 Stunden vor uns, wenn ich mich richtig erinnere, oder 6 Stunden, an der einen oder anderen Stelle schwierig machen könnte. Insofern wird es vielleicht nicht unbedingt mehr den festen Sonntag oder Mittwoch geben, sondern wir müssen das relativ spontan gucken. Aber selbstverständlich gucken wir, dass wir jede Woche für euch die heißesten News aus der NBA und so weiter besprechen werden. Ja, was wir sonst noch machen wollen, wir werden natürlich einige Sachen aus der letzten Saison, die uns und hoffentlich euch auch Spaß gemacht haben, beibehalten, wie zum Beispiel den Freak of the Week und den Stinker der Woche, unsere beiden wöchentlichen Awards, die wir ausgegeben haben für den besten oder schlechtesten Spieler der letzten 7 Tage. Das werden wir natürlich wieder mit euch machen. Ja, und das adaptierte Team, das würden wir auch gerne weiter behalten. Also uns hat das immer sehr viel Spaß gemacht, wenn ihr uns geschrieben habt über die Social-Media-Kanäle oder die Webseite über E-Mail, welches Team wir näher beleuchten sollen. Dann haben wir uns da richtig reingefuchst und eben geguckt, welches Team hat in den letzten, beziehungsweise hat dieses Team in den letzten 7 Tagen überzeugt. Wir konnten mal richtig tief in die Stats rein nerden, wie man so schön sagt. Und das im wöchentlichen Wechsel. Ihr habt bestimmt, über wen wir reden sollen. Und das würden wir auch gerne in diesem Jahr wieder so machen. Ja, 1-2 neue Rubriken haben wir uns natürlich auch einfallen lassen, die wir gerne mit euch durchgehen wollen. Da vielleicht schon mal als kleiner Teaser. Wir werden Player at the Crossroads besprechen. Also sowohl Veteranen, die gerade so an der Klippe zur, wie die Amerikaner sagen, Father Time stehen, dass der Leistungsabfall jetzt kurz bevorsteht vielleicht, aufgrund vieler Minuten, die sie auf dem Buckel haben oder eben aufgrund des höheren Alters. Das werden wir besprechen, aber genauso auch Player at the Crossroads in die andere Richtung. Jüngere Spieler, denen wir in dieser Saison einen Riesenschritt nach vorne zutrauen, beziehungsweise die vielleicht nicht jeder auf dem Zettel habt, aber von denen wir glauben, dass sie ihr Potenzial jetzt in den nächsten Monaten zeigen werden und entfalten werden. Dazu würden wir jede Woche oder unregelmäßig, das müssen wir mal gucken, gerne mit einigen NBA-Spielern Herzblatt spielen. Das heißt, Phil oder ich werden uns abwechselnd für den ein oder anderen Spieler entscheiden müssen. Ich glaube, das wird eine ganz lustige Geschichte und da werden wir, glaube ich, viel zu lachen haben. Ja, ansonsten, wie gesagt, wir versuchen es wieder wöchentlich auf die Beine zu stellen. Selbstverständlich bekommt ihr jetzt in den nächsten 1, 2, 3 Wochen, bevor die Saison dann jetzt nach den Media Days und Training Camps richtig losgeht, die Previews. Wir werden jedes Team durchgehen, werden die Offseason besprechen, werden die Trades besprechen, die Abgänge, die Zugänge. Gleich wird Phil schon das ein oder andere Wort über die neuen Coaches in der NBA zum Beispiel verlieren. Sowas werden wir dann natürlich mit jedem Team machen und da ganz ausführlich ins Detail gehen. Und dann auch wieder Standings und Records von unserer Seite predikten, genauso wie Awards, den MVP, den Sixth Man, Rookie of the Year und so weiter und so fort. Ja, ich gebe jetzt gleich mal rüber zu Phil, er wird euch ein bisschen was aus Shanghai erzählen, dann hören wir uns sonst in den nächsten Tagen wieder, dann gemeinsam, wie gesagt, mit der ersten richtigen Podcast-Folge. Wir freuen uns riesig und hoffen, dass ihr auch in der neuen Saison am Ball bleibt. Dann gebe ich rüber nach Shanghai. So, nachdem der Marius jetzt schon ein paar Dinge euch gesagt hat, was wir so planen in nächster Zeit, was wir vorhaben, dass wir als From Downtown wieder on air sind, wieder zurück sind, auch noch 2 Cent von mir sozusagen aus Fernost, aus Shanghai. Ich dachte, ich werde euch nicht vorenthalten, euch ein bisschen zu berichten, wie ich mich so eingelebt habe hier, wie es mir so ergeht und vor allem was mich bewegt, basketballtechnisch, da werde ich vielleicht jetzt auch noch ein paar Dinge rauspicken, die mich aufregen oder auf die ich gespannt bin. Ich denke, euch geht's da genauso wie mir oder uns, Marius und mir, dass langsam euer Puls wieder anfängt, ein bisschen höher zu schlagen. Basketball wird wieder gespielt, unter anderem auch hier in Shanghai tatsächlich. Nächste Woche ist ein Preseason-Spiel hier zwischen den Clippers und den Hornets. Da bin ich gespannt. Ich bin noch gerade dabei, mir Tickets zu besorgen, aber gehe mal davon aus, dass ich das dann auch sehen werde. Wie Kemba Walker Austin Rivers Knöchel zerstört, das wäre auf jeden Fall cool. Genauso wie es auch auf einer persönlichen Ebene echt cool ist, hier selber so die Freiplätze zu bespielen. Und ja, es ist immer wieder schön zu sehen, wie Sport da verbindet. Dass man sieht, dass auch wenn man nicht dieselbe Sprache spricht, manchmal war ich da und war wirklich der einzige Ausländer und jede Menge Asiaten, aber man hat doch irgendwie super schnell zurechtgefunden und kaum hatte man irgendwie Hallo gesagt und sich ein bisschen eingeworfen, dann wurden auch schon Teams gemacht und man spielt irgendwie 4 gegen 4, 5 gegen 5. Das ist wirklich schön zu sehen, wie das weltweit dasselbe ist, dass man wirklich, so pathetisch es auch klingt, irgendwie verbunden ist in der Liebe dann zum Basketballsport. Und deshalb, das erleichtert mir natürlich dann auch irgendwie wieder hier mich einzuleben in Shanghai. Es macht Spaß, die Stadt ist riesig und hat wirklich viel zu bieten, aber deshalb habt ihr nicht unbedingt eingeschaltet. Ich würde jetzt noch 2, 3 Dinge rausnehmen, die, ja, wie gesagt, mich so ein bisschen mit denen ich mich befasst habe. Ich finde es super spannend zu sehen, wie die beiden neuen Coaches aus der NCAA in die NBA gewechselt sich schlagen werden. Das ist Fred Hoiberg von Chicago und Billy Donovan von den Oklahoma City Thunder. Unter ganz unterschiedlichen Voraussetzungen. Fred Hoiberg muss zusehen, dass er das bockharte Regime Thibodeau dann irgendwie hinter sich bringt, und ich glaube, das merkt man auch jetzt schon, dass er versucht, ein bisschen ein spielernaher Coach zu sein, dass er wieder Leute integriert, die kaum Spielzeit gesehen haben, Hashtag Free Doug McBuckets, also Doug McDermott wird dann sicherlich jetzt auch einer der Nutznießer davon sein, aber ich bin generell sehr, sehr gespannt, wie er auch das teilweise sehr langweilige Offensivspiel der Bulls dann wieder neues Leben, zu neuem Leben und neuer Spiritualität erwecken kann. Auf der anderen Seite Billy Donovan, super spannend, da mal zu sehen, wie es dann eben schafft, eine laufende Offensive um die Starspieler dann irgendwie ins Rollen zu bringen. Das hat nur bedingt geklappt unter dem Coach vorher. Ich denke, dass man natürlich ja, das kritisieren kann, wie man möchte. Manche Leute würden antworten, okay, OKC war trotzdem unter den Top 5 der offensivstärksten Teams 3-mal in den letzten 5 Jahren. Trotzdem hat man häufig gesehen, dass doch sehr isolationslastig war, dass man viel über Westbrook und Durant noch gemacht hat, ohne irgendwie ein paar intelligentere Sets zu laufen, wo die beiden sich auch ein bisschen individuell mehr schonen könnten. Das wird diese Saison ganz zentral werden, gerade wenn man mit Argus-Augen darauf schaut, wie Kevin Durant nach seiner Fußverletzung dann wieder zurückkommt. Also das ist eine Sache, die ich sehr, sehr spannend finde und ja, mit der ich sicherlich auch, über die ich sehr gerne mit euch mal ein bisschen mich austauschen würde, wie ihr das seht, ob vielleicht Hoiberg ein bisschen leichtere Spieler hat, die Philosophie zu ändern, Billy Donovan mit einem möglichen Wechsel von Westbrook oder Durant in der Offseason darauf sicherlich noch ein bisschen stärker unter Druck, jetzt einer der Titelaspiranten zu sein und das auch zu rechtfertigen. Ja, wie seht ihr das? Genauso finde ich es interessant, wie ihr es seht, wie jetzt der Pseudo-Beef zwischen Markieff Morris und den Phoenix Suns ausgegangen ist. Ich habe mich da ein bisschen aufgeregt, dass Markieff Morris so eine dicke Hose markiert hat. Ich denke, da ist er ein bisschen unrealistisch rangegangen, zu denken, dass er trotz vermeintlich mündlicher Zusage der Phoenix Suns weiterhin mit seinem Bruder in einer Franchise spielen wird. Das ist eine Liga, wo wie in kaum einem anderen Geschäft man den Arbeitgeber wechselt. Insofern fand ich das ein bisschen unklug. Aber das scheint ja wohl momentan ein bisschen en vogue zu sein in der NBA. Nicht ganz die besten Business-Entscheidungen zu treffen, das kann man auch im Duden nachlesen. Wenn man unter T wie Tristan Thompson nachschaut, dann sieht man das auch. Aber das vielleicht, wie gesagt, nur meine 2 Cent hierzu. Ich habe mir mit Marius ein bisschen was überlegt, ein paar coole Dinge. Wir freuen uns richtig auf die neue Saison und hoffen wirklich, dass ihr auch mit demselben Engagement dabei geblieben seid. Das ist ein Projekt, was uns immer noch super viel Spaß macht. Und ich denke, dass wir das mit der Technik über den großen Teich dann auch, obwohl ist ja gar nicht über den großen Teich, über die asiatische Steppe und den Kaukasus hinweg dann in nächster Zeit dann wieder wirklich gut hinbekommen werden. Und dann werdet ihr auch wie gewohnt die ganzen Features von uns auf die Ohren bekommen, Woche für Woche, und hoffentlich dann nächste Woche schon mit dem Beginn unserer Previews. Also, from downtown. Reingehauen.